Sprachgestaltung. Substanz unter dem Aspekt von Aufbau und Abfolge. Aus meiner Zeit im Werkzeugbau sind mir manche Vorgänge zur Herstellung von Maschinenelementen noch immer bekannt. Die Herstellung solcher Bauteile, welche in einer logischen Reihenfolge erstellt werden müssen, macht etwas erforderlich. Diese Objekte haben einen Aufbau der Form und des Maßes als Zielwert zu eigen. Durch die technische Zeichnung wird dieser im Voraus anhand von Erfahrungswerten festgelegt. Doch der Herstellungsprozess einer definierten Form hat seine Tücken. Da würde man nicht beliebig dabei vorgehen können. Schon gar nicht würde alles auf jedwede Weise möglich sein. Das habe ich damals selbst zu erkennen gewusst und fortwährend bei meiner Arbeit zu bedenken versucht. So habe ich erkannt, wie ich meine Arbeit machen kann. Das richtige Einspannen des Werkstücks ist eine regelrechte Kunst. Auch der Fertigungsprozess hat seine Merkmale, welche diesen eindeutig machen. Wer sich der Notwendigkeit zur Ordnung seiner Arbeitsschritte nicht widersetzt haben würde, der leistet oftmals gute Arbeit. Das dabei entstandene Produkt wird danach für den Einsatz in der Produktion zu gebrauchen sein. Übertragen habe ich solch ein Prozedere der Fertigung von Maschinenteilen auf das Verfassen jener eigenen Texte in meiner Kartei. Da ich Kenntnisse dazu besitze, wie das geht, habe ich es versucht, meine eigenen Worte in sinnvolle Reihungen zu überführen. Das sollen solche sein, welche angenehm aufzufassen sind. Dabei achte ich auf die mir bekannten Merkmale meiner Muttersprache und bekenne mich zu dieser. Ich habe es dabei so gut wie möglich zu leisten versucht, eine positive Konnotation meiner eigenen Worte beizubehalten, ja einzuhalten. Gar vieles habe ich vormals schon aufgeschrieben, auch ohne mir großartig Gedanken dazu zu machen, was das alles einmal wert sein wird. Da habe ich hernach dann manchen Text wieder begradigen müssen. Manches von mir Geschriebene hat zuweilen noch um jene dafür notwendigen Objekte erweitert zu werden, ehe es für die eigentliche Korrektur bereitsteht. Der Aufbau meiner Schriften als Kartei ist mir nach und nach klar geworden. So wie diese heutzutage besteht, ist es eine gewachsene Struktur, was an dieser aufzufinden ist. Es sollen einige meiner besseren Texte mir selbst als Beispiel dazu dienlich sein, um das restliche Werk verbessern zu können. Der Aufbau und die Abfolge der Worte bedingen das Wesen meiner Textwerke. Jene, dank einer Lesung davon resultierenden Gedanken und Ideen bei einem Menschen offenbaren einen Nutzen dieser Schrift. Eine Bedeutung des Gesamten soll unbenommen bleiben. Gewisse grammatikalische Strukturen sollen von uns zu bedenken sein. Dazu hat man diese zu durchleuchten. Die deutsche Sprache besteht immer auch anhand solcher Gegebenheiten. Ihre Grammatik lehnt stark an die lateinische an. Das Flechtwerk, welches sich wegen einer Kenntnisnahme davon bei uns ergibt, kann bereinigt und geklärt werden. Jene tatsächlichen Merkmale einer Sprache gelte es herauszustellen und zu vervollständigen.